Batiri dai dai Visotski ste. Ai ai Batiri dai dai Visotski ste. Mir ruft mir Gitel Purishkevich, mir macht Kreuzig von jeden der Sachen weh. Ich verdien mein bissele Parnasse, verkäufen bei dir reichen Gides bis Wissotski ste. Ich schlepp sich in die Heiserballe Batische, vor einem Monat mich gut gemacht, Baruchu. Geblieben noch ne Groschen bin ich auf der Welt, mit der Benjadero am Meischele, nur von ihm hab ich nicht keine Ruhe. Ai, ai, Batiri dai dai, Visotski ste. Ai, ai, Batiri dai dai, Visotski ste. Euer Dank, was es innen deine Gidim, ihr kennt doch Wadde unser Geister, er hat geschenken mir eine schöne Matone. Mott genommen bei mir mein Mäuschen, wo es Gott mehr soll nehmen, na ben Jochidl von Normer Almane. Unser Nogir hat doch euch gehabt, drei eine Kloch, darf gegen Loch mit Beiner an der Fleck. Nur mir kauft sich eins für Geld von jeder Schwierigkeit. Sag mir, nie Gott hin, nie Gott hin, nie Gott hin. Da, du, Meische, und mir fehlt ihm von mir weg. Ai, ai, Batiri dai dai, Visotski ste. Der Käser hat mein Mischelin und ich hab nur meine Weh. Nein, ei, Batiri dai dai, Visotski ste. Ei, Visotski ste. Ei, Visotski ste. Der Käser hat mein Mischelin und ich hab nur meine Weh. Wollt ich gewähne Reich.